Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn, sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen, ob wir helle leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt uns leuchten auch um uns her, in die Nacht der Sünde, in des Leidens Meer. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Platz erhält, leuchtend an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt.